Schön. Ja, hallo, guten Tag. Ich heiße Ibrahim Usta. Und Hallo. ich möchte heute mit Ihnen ein Aufnahmegespräch durchführen. Bevor wir mit Ihnen über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich allgemeine Fragen stellen und danach kommen wir jetzt zu Ihren aktuellen Beschwerden. Sind Sie damit einverstanden? Gerne. Ja, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Vogel, Martin Vogel. Martin Vogel. Genau. Okay, und wie alt sind Sie, Herr Ich bin Vogel? 42 Jahre alt. 42 Jahre alt, und wann sind Sie genau geboren? Am 5. Mai 1980. 15. 5. Mai 1980. 89. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,70 Meter groß und wiege Und 70 Kilogramm. 70 Kilogramm. Genau. Okay, sehr gut. Und was führt Sie zu uns? Also ich habe jetzt seit ungefähr 3 Wochen eine Verhärtung an meinem Hals und ich habe eine Verhärtung an meiner Leiste. Wo genau? An meinem Hals Ja. und an meiner Leiste. Link Rechte oder Seite, rechte rechts? Seite. Rechte Seite. Okay. Die Verhärtung oder die haben Sie da die Schmerzen? Ich habe keine Schmerzen, nein, aber ich bin sehr besorgt. So. Okay, wir haben die Verhärtung begonnen. Also vor ungefähr 3 Wochen habe ich eine Verhärtung an meinem Hals bemerkt. Hier oben war das. Ja. Als ich rasiert habe, habe ich gemerkt, dass da eine Schwellung ist. Und danach war ich nach 1 Woche bei meinem Hausarzt. Der hat sich das angeschaut und gesagt, das ist nichts, das geht wieder weg. Aber das ist nicht weggegangen. Und jetzt habe ich auch zusätzlich eine Verhärtung in meiner Leiste bemerkt, die genauso ist. Und deswegen bin ich heute hier, weil ich Angst habe und besorgt bin. Okay. Wenn Sie die Verhärtung bewegen, tut es weh? Die lässt sich nicht bewegen. Tut auch nicht weh, nein. Und wie können die Verhärtung beschreiben? Sind die zum Beispiel steif oder flüssig? Wie so eine Bohne, wie eine Bohne. Bohne. Okay, wie eine Bohne. Und wie viel eine? Nur Habe nur zwei bemerkt, eine hier oben und eine unten in der Leiste. zwei Stück. Okay, haben Sie Fieber? Manchmal habe ich das. Das kommt und geht. Bevor wir Sie die Verhärtung bemerkt, haben Sie grippale Infektion bekommen? Ob ich vorher einen Infekt hatte, vor der Ja, habe ich nicht bemerkt. Nein, ich war nicht krank. Ja, nicht bemerkt. Okay. Und haben Sie Nachtschweiß? Was meinen Sie mit Nachtschweiß? Zum Beispiel haben Sie die Unterwäsche wechseln. Zum Beispiel wenn Sie viel Schweiß, viel schwitzt, dann Unterwäsche wechseln. Nein. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Ich habe so ungefähr 2, 3 Kilo abgenommen, ja. Zwei, ja, Kilo abgenommen. Okay. Und in welchem Zeitraum? Also das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe die Symptome jetzt seit 3 Wochen ungefähr. Seit 3 Wochen. Ich wiege mich aber auch nicht oft. Okay. Also ich wiege mich Und nicht jeden Tag. haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen, Herr Nein. Vogel? Okay. Hat sich die Farbe Ihres Stuhls verändert? Habe ich nicht bemerkt, nein. Okay. Okay, Könnte das was Schlimmes sein? gab es in Ihrer Umgebung sind Ihre Kollegen oder Ihre Familienmitglied haben ähnliche Beschwerden oder nur Sie? Habe ich nicht gefragt, weiß ich nicht. Könnte das Okay. was Schlimmes sein? Ich weiß es nicht genau, aber Das sind doch Arzt. ja, ich bin Arzt, aber ich brauche eine natürliche Labordiagnostik und Blut. Ich möchte danach, ich muss danach ein Blut abnehmen und wenn die Ergebnisse alle da sind, entscheiden wir uns, ob sie ein schlechtes oder ein Krankheit ist oder nicht. Nur jetzt kann ich gute Aufnahmegespräch durchführen. Danach entscheide ich. Okay? Okay. Okay. Und nun würde ich mit Ihnen über Ihre Vorgeschichte sprechen, aber möchten Sie davor etwas hinzufügen, Herr Vogel? Was meinen Sie hinzufügen? Zum Beispiel etwas hinzufügen oder haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt oder haben Sie vielleicht etwas vergessen? Also ich bin sehr besorgt. Ich habe das Gefühl, ich habe eine schwere Erkrankung. Ja, und deswegen möchte ich schnell eine Diagnose haben. Okay. Und gab es in Ihrer Vorgeschichte wichtige Erkrankungen, Herr Vogel? Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay, sehr gut. Und haben Sie irgendwelche Medikamente eingenommen oder nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Ich nehme ab und zu Paracetamol ein, wenn ich Schmerzen habe. Paracetamol. Wie viel Milligramm kennen Sie? Eine am Tag. Eine. Und wie viel Milligramm die Dosierung? Keine Ahnung. Okay. Okay, und was noch? Nur Paracetamol bei Bedarf? Wenn ich die genau, sonst nehme ich eigentlich nichts ein. Ja, okay. Ich möchte nun nach Ihrer Familienvorgeschichte fragen und leiden Ihr Vater oder Ihre Mutter an wichtige Erkrankungen hervorgeht. Also mein Vater hat Bluthochdruck, Ja. meine Mutter hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich würde Meine Schwester hat Diabetes. so unterbrochen. Okay, leben die Eltern noch? Ja, okay, sehr gut zu hören. Und wurden Sie schon mal operiert? Nein. Okay. Sehr gut. Okay, haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten, Herr Vogel? Hausstauballergie. Hausstaub. Und vertragen Sie Obst, Getreideprodukt oder Milchprodukt? Ja, eigentlich schon. Bis jetzt keine Beschwerden gehabt. Okay. Und brauchen Sie, Herr Vogel? Nur bei Feiern oder so. Nein, ganz selten. Ja, im Feiern. Sehr gut. Ja, sehr gut zu hören. Und trinken Sie Alkohol? Auch selten. Selten. Gut. Und nehmen Sie bitte das nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage, die ich jedem Patienten stellen muss. Und nehmen Sie Drogen. Ich nehme keine Drogen ein, nein. Sehr gut. Okay. Und was machen Sie beruflich? Was beruflich machen? Ja. Bin Chemikant. Chemikant. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ich bin ledig. Okay. Und wohnen Sie allein? Ne? Ja. Okay. Und als letzte Frage, sind Sie Stress ausgesetzt bei der Arbeit? Wie immer, immer Stress bei uns. Ja. Nichts Besonderes. Und arbeiten Sie abends oder Ich übertags? habe Schichtdienst. Im Schichtdienst. Ein Dichtdienst, okay. Schichtdienst. Dichtdienst. Und schlafen Sie gut? Deswegen. Ja, eigentlich schon, aber in den letzten so eine Woche, anderthalb Wochen bin ich beunruhigt und mache mir Gedanken. Und wie ist die Appetit in letzter Zeit? Ah, normal eigentlich. Okay. Haben Sie gereist ins Ausland? Ins Ausland? Ob ich im Ausland war? Ja. Ich war letztes Jahr im Sommer, war ich in Spanien. In so einem Staat. Okay. Herr Vogel, ihr habt meine alle Fragen gestellt und jetzt möchte ich erklären, was ich machen sollte. Und ich möchte jetzt Sie körperlich untersuchen. Danach möchte ich Blut abnehmen. Und ich möchte Ihre Nacken und rechte Leisten Ultraschall durchführen. Ja. Und dann, wenn die Ergebnisse alle da sind, entscheiden wir, was machen wir sollen. Was ist Okay. der Unterschied? Ultraschall ist eine moderne Diagnostik und therapeutische Maßnahme. Es ist eine strahlenfreie, schmerzfreie und nicht invasive, kurze Untersuchung, die ungefähr 10 Minuten dauert. Und mit Hilfe von Ultrason oder Sonografie können wir ihre Bauchorgane oder ihre die Milz, zum Beispiel die Leber oder den Darm genau beurteilen und manchen Fällen die Diagnose feststellen. Und es ist sehr hilfreich. Aber ich habe keine Beschwerden im Bauch, am Hals und in der Leiste habe ich Beschwerden. Ja, können wir natürlich den Nacken im Nackenregion und Leisten genau beurteilen, zum Beispiel die Verhärtung, die Charakter, die Charakter der Verhärtung ist es. Zum Beispiel, es ist eine Zyste oder es ist eine zum Beispiel nur Myelogose. Myelogose ist es. Zum Beispiel Also, Muskelverhärtung oder Zyste oder es ist eine Lymphknoten oder ist es eine Entzündungsprozess dadurch mit Hilfe von Sonografie können wir diese beurteilen. Okay. okay, verstanden. Okay, alles klar. Okay. Okay. Muss ich denn heute hier bleiben oder kann ich wieder nach Hause gehen? Sie müssen 2 oder 3 Stunden hier bleiben und Ja. wenn die Ergebnisse alles da sind, können wir entscheiden, ob Sie nach Hause gehen oder nicht. Okay, bekomme ich dann Medikamente dafür, damit das wieder weggeht? Können Sie die Schmerzen aushalten oder Ich habe keine Schmerzen. kann ich machen? Okay, jetzt müssen Sie, brauchen Sie nicht kein Medikamente. Okay, also Aber geht das von alleine wieder weg oder was passiert dann? ich muss, ich kann nicht genau sagen, weil ich jetzt die Diagnose nicht feststellen. Aber wenn ich ausreichende Kenntnisse oder ausreichende Wissen sammeln, danach kann ich genau entscheiden und sagen. Okay, Okay. dann warte ich jetzt hier, oder? Ja. Okay, alles klar. Dankeschön. Kolleginnen oder Kollegen andere Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, dass Sie in diesem Zeitraum, in dieser Zeit, 3 Wochen Fieber hatten. Haben Sie schon mal gemessen? Ja, also es ist, kommt und geht. Das war immer so 38, manchmal 37,5, manchmal habe ich auch 39 gehabt. Das hat immer so eine Schwank, das war immer schwankend. Ne? Okay, und haben Sie bemerkt, kommen Sie wie in eine Reihe, also 3 Tage ohne fiebrig und ein Tage, haben Sie Habe bemerkt? ich jetzt nicht bemerkt. Also Okay. ist mir nicht aufgefallen. Okay, danke schön. Haben Sie Juckreiz? Nein. Sie haben gesagt, dass Sie seltener Alkohol trinken. Selten. In dieser Zeit trinken Sie Alkohol? Ich habe in den letzten 2 Wochen keinen Alkohol getrunken, nein. 2 Wochen. 2 Wochen. Also ich habe vor 2 Wochen, da hatte ein Freund von mir Geburtstag und da haben wir getrunken. Ja, aber ich habe danach nicht mehr getrunken. Nach der Trunken haben Sie bemerkt, Aber dass das war vorher schon da. ich wollen Nein, Schmerz. nein. Okay. Verhaltung nur Hals Und Leiste, in der Leiste. und rechte Leiste. Haben Sie Husten? Nein. Ich bin aber, ich muss dazu sagen, ich bin müde. Müde, ja. Hatte der Kollege gerade nicht gefragt, aber ich bin in der letzten Zeit sehr müde und ein Okay. bisschen abgeschlagen, muss ich sagen. Also ich mache normalerweise Sport Aber momentan bin ich zu müde, um Sport zu machen. Schaffe ich nicht. Ich denke, alle Fragen gestellt. Okay. Könnten wir als das Gespräch anfangen, İbrahim? Gerne. Einen Moment Okay. bitte. Undilieren de FIBA gibt es, aber drei Tage zwischen drei Tage oder Undulierend. wellenförmig. Sie haben gesagt. Ja, also das war, also ich weiß nicht, ob das wellenförmig ist. Das hat keinen bestimmten Zeitabstand gehabt. Okay. Also es war einmal morgens, dann war es wieder abends und dann war es 2 Tage nicht da, jetzt ist es wieder da und hat keinen bestimmten, eine zeitliche Reihenfolge gehabt. Eine Patientin in Düsseldorf gibt es hocam. Gleiche Fall, aber gleiche Okay. ja neue Fall in Düsseldorf. Ja, Prüfung. Ja, FSB. Dann war das ja gut, dass ich es gemacht habe. Ja, İbrahim hat ablegen und werden ablegen und deswegen dieser Fall ist sehr wichtig, ich denke. Sehr gut. Allah denk getirdi. Ja, können wir anfangen? Gerne. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Ich Tag. möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen, die ich gerade eben in Notaufnahme gesehen habe. Und ich möchte über ihn berichten. Darf ich? Gerne, ich habe Zeit. Okay. Es geht um Martin Vogel, der 42 Jahre alt und 5. Mai 98 geboren und er ist 98. 89 geboren. 89. Nein, 1980. 1980, ja, okay. 1980 geboren und er ist 1,70 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Und er hat sich bei uns seit 3 Wochen bestehende eine Verhärtung im Nackenbereich und im rechten Inguinalbereich vorgestellt. Und Sind die gleichzeitig aufgetreten? wiederholen Sie bitte? Sind die Schwellungen gleichzeitig aufgetreten? Oder Ja. nicht? Ja, er hat eine Nacken, im Nackenregion eine Schwellung. Hals. Hals, ja, Hals. Hals. Okay. Als eine Schwellung bemerkt und die Verhärtung ist wie Bohne, es ist steif deswegen und ferner klagte er über Fieber bis 38 bis 39 und Abgeschlagenheit und Insomnie wegen Besorgtheit oder Angst. ja wegen Angst und Außerdem Insomnie bedeutet, dass er gar nicht schlafen kann. ja, dann Aber er hat Schlafstörungen wahrscheinlich, das meinen Sie. Schlafstörung. Okay. Schlafstörung. Dyssomnie. Ja. Ja, Dyssomnie. Schlafstörung reicht aber auch aus, eigentlich, wenn man das sagt. Aber können wir die Dyssomnie sagen, ne? Also Schlafstörung. wird kaum benutzt, eher Schlafstörungen. Er hat Schlafstörung. Okay. Schlafstörung und er hat demek, dass er 2 bis 4 Kilo abnimmt, Abgenommen hat. abgenommen hat. Okay. Und die Frage Nachweis Obstipation und Diarrhoe wurden bei dem Patienten verneint. Und er nimmt nur Paracetamol einmal am Tag bei Bedarf. Und an Vorerkrankungen ist bei ihm keine Erkrankung bei ihm bekannt. Er hat keine Vorerkrankungen. Er hat keine Vorerkrankung. In der Familienanamnese finden sich eine arterielle Hypertonie beim Vater, der noch lebt, und eine Hypotyreose bei der Mutter und eine Diabetes mellitus bei der Schwester. Und bei ihm ist Hausstauballergie bekannt. Und außerdem hat er keine Allergie und Verträglichkeiten. Er raucht selten und trinkt Alkohol selten. Und die Frage nach Drogenkonsum wurden bei den Patienten verneint. Und er ist Chemiker und ist ledig, hat keine Kinder. Und er wohnt allein. Und er lebt allein. Und er ist bei der Arbeit Stress ausgesetzt. Und meine Verdachtsdiagnose lautet Kamel Kronch oder Leukämie Leukämie. ohne Blutbild? Aber Also, nur ein Herr Usta, Herr Usta, Verdachtsdiagnose. wie bitte? Nur ein Verdachtsdiagnose. Und Aber warum direkt Leukämie? weil er hat in zwei verschiedenen Regionen Verhärtung, Leistenbereich und Nackenbereich, deswegen, aber nur Als Bereich. Halsbereich. Nacken und Hals ist was anderes. Okay, Halsbereich und Nacken, okay. Oder Sie können einfach sagen Zervikalbereich. Zervikal. Ja, Zervikalbereich. Oder mein Verdachtsdiagnose lautet Hodgkin-Lymphoma, oder? Also ich würde gar keine Diagnose stellen an Ihrer Stelle, auch keine Verdachtsdiagnose. Ja. Sie müssen überlegen, Sie haben noch gar nichts von diesem Patienten. Sie haben ihn untersucht, ja? Sie können aber Tamam. eine Diagnose stellen. Lymphadenopathie. Lymphadenopathie. Er hat eine Lymphadenopathie. Sie können nicht sagen, jetzt er hat eine Leukämie oder er hat irgendetwas anderes oder er hat ein Lymphom oder Sarkoidose oder irgendwas anderes. Haben Sie denn alle Fragen gestellt, die Sie stellen mussten? Haben Sie gefragt, ob der Patient Haustiere hat? Hat der Nein, Patient Haustiere? nein, nein, nein, Nein. ich Haben habe Sie nie gefragt. gefragt, welche Sexualpartner der Patient hat? Ja. Ob er wechselnde Sexualpartner hat? Ja. Haben Sie gefragt? Nein. Nein. Diese Fragen müssen Sie zusätzlich stellen. Aber eine Oh. Frage für die Mononukleose gefragt, Umgebung. Richtig, zum Beispiel, ja. Diese Fragen müssen Sie zusätzlich stellen. Sie müssen genau die Fragen stellen, die man bei einer Lymphadenopathie stellen muss. Das sind nur einzelne Beispiele. Sie haben nicht alle Fragen wahrscheinlich gestellt und daher können Sie gar keine Diagnose stellen. Sie müssen die Diagnose, weil eine Lymphadenopathie alles sein kann. Es kann aber auch nichts sein. Deswegen müssen Sie sich ruhig verhalten und sagen, ich habe die Diagnose einer Lymphadenopathie. Und jetzt möchte ich diese Diagnostik machen. Okay? Okay. Und aus dem Blut möchte ich Blutzucker, Kleines Entzug, oder großes Blutbild? großer Blutbild, Entzug. Differenzielles Kennen Blutbild. Sie den Unterschied zwischen kleines und großes Blutbild? Ich weiß es nicht genau. Das heißt großdifferenzielles Genau. Differentialblutbild und kleines Blutbild. Wir müssen hier bei diesem Patienten, weil wir eine Lymphadenopathie haben, ein Differentialblutbild machen, also ein komplettes, eine Differenzierung der weißen Blutkörperchen. Was ist der Unterschied? Kleines Blutbild haben Sie Hämoglobin zum Beispiel mit MCV, MHCV und MCH und Okay. Thrombozyten und Sie haben Leukozyten. Okay. Okay. Aber Beim im Differentialblutbild haben Sie die aufgereiht. Eosinophile, Basophile, okay, und so weiter, Granulozyten und so weiter. Na, nicht nur Leukozyte, nur detaillierte Leukozyte, zum Beispiel Differenzial, Differenzial. Neutrophil, Eosinophil, Genau, Basophil, Eosinophile, Monozyte. Monozyten, ne? Genau. Ein Differentialblutbild müssen Sie machen. Okay. Und Entzündungsparameter, Leberwerte Ja. und Nierenwerte. Ja. Und dedi mehr, Okay. weil die bei Lymphoma oder Lymphadenopathie wird die Leukozyten dedi mehr erhöht. Und Leberwerte, Nierenwerte. Und Chimia-Blut möchte ich. Chimia-Blut. Und natürlich Blutausstrich. Blutausstrich, nicht Blutchimia. Nein, Blutausstrich. Blutausstrich. Okay, und Wichtig ist auch, LDH. ja, LDH. LD, ja, Laktat Genau. dehydrogenas, und danach möchte ich Machen ein Sie Schilddrüsenwerte? Schilddrüsen. Ja, es ist sehr nah, Schilddrüse und Verhärtung. Deswegen möchte ich ein Schilddrüsenwerte Welche ist denn das? TSH, Thyroid Stimulating Das war ich jetzt, das war ich jetzt mal aus. TSA und T3 und T4. Warum ist die Schilddrüsenuntersuchung auch wichtig? Nicht nur wegen der Erkrankung, warum? Wofür braucht man die Schilddrüsenwerte, wenn man den Patienten im Krankenhaus hat? Weil die Region Nein, wenn Sie eine Kontrastmitteluntersuchung machen mit CT-Thorax zum Beispiel, ja, und Sie möchten Kontrastmittel geben, dann müssen Sie gucken oder ausschließen, ob der Patient eine Überfunktion hat, eine Hyperthyreose hat, dann dürfen Sie kein Kontrastmittel geben. Warum, wenn ich Da fragen ist darf? es ja nicht zu einer Schädigung der Schilddrüse kommen kann. Hyperthyreose Patienten dürfen keine Kontrastmittel kriegen. Oder sie müssen vorher die Schilddrüse blocken. Weil Kontrastmittel besteht aus Jod, deswegen. Sehr gut. Klasse. Okay. Dann müssen Sie vorher die Schilddrüse blocken, zum Beispiel, ja? Ja. Und danach, ich möchte körperlich die Lymphknotenstation Sehr gut. abtasten, im Zervikalbereich und Leistenbereich und nur nicht in zwei außer zwei Regionen möchte ich die andere Lymphknotenstation abtasten. Die Konsistenz, die Größe und die Charakter von Lymphknoten möchte ich beurteilen. Und danach Sonografie möchte ich durchführen. Und gegebenenfalls ein CT mit Kontrastmittel veranlassen und vielleicht möchte ich ein Röntgenaufnahme im Lungen veranlassen, weil Was machen Sie vorher, CT oder Röntgen? Röntgen. Zuerst Röntgen, danach CT veranlassen. Und ja, was noch? Was alles, ich glaube. Wenn der Patient eine zervikale Lymphadenopathie oder Lymphvergrößerung hat, sollten Sie auch den Hals-Nasen-Ohrenarzt konsultieren. Der Hals sollte auch mitschauen, auf jeden Fall. Ja. Auch drinnen, also die Pharynx, Larynx, alles Mögliche mit anschauen. Ja? Ja. Ist ganz wichtig. Okay. Okay. Können Sie denn so ein bisschen die Lymphknoten mal beschreiben? Was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich? Die große ist über als 5 cm ist 5 cm Zentimeter. oder 5 mm. Ja, alles, was so größer als 1 Zentimeter ist, muss man aufpassen, ne? Ja, es könnte gefährlich sein und multiple Lymphknoten, nicht nur eine, multiple Lymphknoten ist es, es könnte gefährlich sein und es ist nicht beweglich, nur feste Konsistenz ist es gefährlich und was noch? Größe, Konsistenz, Anzahl. Schmerzhaftigkeit, Dolenz, ne? Die Dolenz ist schmerzhaft oder nicht schmerzhaft? Wenn die Lymphknoten ist schmerzhaft, ist ein gutes Zeichen, ne? Aber wenn die Lymphknoten nicht schmerzhaft ist sehr gefährliche und schlechtes Zeichen. Okay. Und jetzt ist es in 3 Wochen aufgetreten. Ist es gut oder schlecht? 3 Wochen. Ich glaube, ist es schlecht. Ja. Ja, weil wenn die Entzündungsprozess ist eine sehr kurze Zeit. Ja, und wir haben hier das Problem, dass es nicht lokal ist, es ist auch woanders aufgetreten. Ja? Ja, Nicht nur allgemein. im gleichen Bereich, nicht nur hier im Zervikalbereich, sondern es ist auch im Inguinalbereich später aufgetreten. Bei diesem Patienten war es ja so, dass es zuerst im Zervikalbereich war und dass der Patient jetzt später bemerkt hat, dass es auch im Inguinalbereich ist. Ne? Er war ja beim Hausarzt gewesen und hat gesagt, ich habe hier eine Vergrößerung. Der Hausarzt hat gesagt, da ist nichts, geh nach Hause, das geht wieder weg, aber es ist nicht weggegangen. Er hat dann noch einen im Inguinalbereich bemerkt. Und ist jetzt besorgt und geht ins Krankenhaus. Ja? Man kann das auch als derb bezeichnen. Derb. Eine derbe Konsistenz. Derb. DERB. Ja, das heißt, Der. derb. Das heißt, es ist sehr hart. Ja? Also, es ist keine weiche Konsistenz, sondern eher so eine harte Konsistenz. Okay? Ja. Eine feste Konsistenz. So kann man das auch bezeichnen. DERB. Ja, der Ja. Wort. Ja. Bei der Arzt Patientgeschichte Patient hat welche gesagt nach Schweiß fragen danach. Er hat nicht gesagt, dass er Nachtschweiß hat. Er hat gesagt, nicht wirklich. Also hat er Schweiß, nicht. oder? Keine Schweiß. Kein Nachtschweiß, hat er nicht gesagt. Symptomatik nur Fieber und delirierende Fieber, Gewichtsverlust Zum Beispiel, ja. und Fatigue. Genau, ganz wichtig. Ja, hier geht es nicht darum, eine Diagnose zu stellen in diesem Beispiel, sondern um die Abklärung einer Lymphadenopathie. So, Herr Oster, jetzt haben Sie Blut. Abnahme gemacht, Blutausstrich gemacht, Sie haben den Patienten untersucht, Sie haben CT gemacht, Sie haben was kommt danach? Ein Röntgen gemacht, was kommt danach? Probe entnehmen. Eine Probe entnehmen, okay? Ja, Wie nennt man das? Probe? Nennt man eine Probe oder sagt man was anderes? Biopsie, oder? Eine Biopsie, ganz genau. Eine histologische und zytologische Untersuchung. Ja, logisch. Logisch. Logisch. Herr Biopsie, wenn wie können wir sagen, wir möchten ein Biopsie entnehmen, oder? dem Patienten oder dem Arzt? Bei dem Arzt. Ja, Biopsie entnehmen. also. Das kommt ja nicht sofort, das kommt erst später, wenn der Patient stationär bleibt, ne? Und Sie haben durch die Röntgenuntersuchung, durch die Blutuntersuchung und durch die Sonografie keinen wegweisenden Befund. Sie wissen es nicht ganz genau oder Sie haben eine Verdachtsdiagnose, dann sollte man sagen, eine Feinnadelaspiration. Aber meistens machen die keine Feinnadelaspiration, sondern die machen eine Extirpation. Die nehmen den Lymphknoten komplett raus. Es gibt einmal die Feinnadelaspiration. Sie gehen mit einer Nadel da rein. Okay? Feinnadel Aspiration. Genau. Sie gehen mit der Nadel in den Ultraschall gesteuert da rein. Okay? Ja. Und anschließend ziehen Sie mit der Nadel was raus. Aber meistens nehmen die Chirurgen direkt eine Extirpation. Die also die die nehmen das, die schneiden das auf, nehmen den ganzen Lymphknoten raus. Ja? Eine komplette. Haben Sie gesagt, Extirpation? Extirpation, ne? Ja, genau. Extirpation, was bedeutet genau? Direkt alle Komplette Entnahme. Entnahme. komplett Entnahme. Genau. Komplett Entnahme. Komplett Entfernung. Genau, komplett Entfernung, ganz genau. Okay. Und wie können wir sagen, teilweise Entfernung? Macht man eigentlich nicht. Man Okay. macht sofort alles groß. Und es gibt Entweder macht man eine Biopsie, also einmal rein und Biopsien entnehmen, oder man macht die Extirpation. okay. Es gibt zwei Verfahren. Eine Feinnadelaspiration Es gibt und auch Grobnadel. Grobnadel. Grobnadel gibt es auch. Also Feinnadel bedeutet eine sehr dünne Nadel. Und Grobnadel ist ja eine große Dicke. Nadel, ja, wo man komplett ganzes Gewebe mit rausnimmt. Bei Feinnadel kommen einzelne Zellen raus, bei Grobnadel kommen letztendlich, da macht man eine kleine Inzision. Also man schneidet kurz rein, okay, und Okay. nimmt die Nadel und nimmt das Gewebe raus, okay? Okay. Gut. So, welche Differentialdiagnosen kommen Ihnen denn so in den Kopf? Sie haben gesagt Leukämie, Sie haben gesagt Hodgkin, was noch? Es ist eine Infektion. Es könnte Infektion sein. Es könnte eine, genau. Mononukleos sein. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und was noch? Infektion. Könnte es eine Autoimmunerkrankung sein? Und Ist es ist eine Metastase sehr gut. Es könnte eine Metastase sein. sein. Es könnten virale, bakterielle Infektionen sein. Es könnte eine Sarkoidose, Tuberkulose sein. Wenn der Patient eine Katzen hat, zum Beispiel, ne, könnte es auch Toxoplasmose, Brucellose, alles Mögliche sein. Ja, es könnte also parasitäre Infektion sein. Ja, Parasit. Was wir vergessen haben zu fragen, man hat vergessen zu fragen noch, wurden Sie vor kurzer Zeit geimpft? Ja. Das haben wir vergessen zu fragen. Impfanamnese haben wir vergessen, ist auch ganz wichtig, ja? Ja. Dürfen Sie nicht vergessen. Wurden Sie nicht weit geimpft? Okay. Wurden Sie in letzter Zeit geimpft, ne? Okay. Es kann auch sein, dass das durch Medikamente verursacht ist. Haben Sie gefragt, ob er neue Medikamente bekommen hat? Ja, Phenytoin macht das zum Beispiel. Antiepileptika können das machen, ne? Wie Herr Günther gefragt hat, ob er exzessiven Alkohol getrunken hat, ne? Zum Beispiel. Hocam, der Patient hat gesagt, Chemie Kant. Was bedeutet? Chemikant, genau. Berufliche Krankheiten möglich? Berufliche Exposition, ganz genau. Sehr gut. Haben Sie mit irgendwas Besonderem gearbeitet? Könnte Lupus sein, Autoimmunerkrankung. Alles Mögliche könnte das sein, ne? Aber wichtig ist hier nicht die Erkrankung, das war meine Intention, sondern eine Lymphadenopathie zu diagnostizieren und zu gucken, welche Schritte kommen danach. Ja, Okay. das ist das. Und diese Patienten, die eine Lymphadenopathie haben, sind immer besorgt. Die haben oft immer Angst. Habe ich eine schlimme Erkrankung? Man muss die Patienten beruhigen. Ja, man muss sagen, wir sind ein erfahrenes Team. Wir werden alle diagnostischen Schritte machen, um zu gucken, was sie haben. Ja, den Patienten immer beruhigen und nicht sagen, ja, wir müssen gucken, ob das was Schlimmes oder was Bösartiges ist. Das würde ich gar nicht erwähnen. Ja, es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es eine bösartige Erkrankung ist, würde ich gar nicht sagen. Ja? Ich würde sagen, es ist zu früh, um eine Diagnose zu stellen. Wir müssen als Team arbeiten, wir müssen diagnostische Schritte einleiten. Okay? Sowas in der Art. Okay. Okay, danke. Gibt es Fragen? War jetzt etwa ein langes Thema. Unsere Patienten in Düsseldorf indolente Lymphknoten umbilirende Fieber 3 Wochen und 3 Wochen undulierende Gewichtsverlust Nachschweiß und nach der Alkoholkonsum dolente Lymphknoten gibt es. Deswegen meine Verdachtsdiagnose ist Non-Hodgkin-Lymphom. Könnte sein, ja. Dafür sprechen indolente Lymphknoten nach der Alkoholkonsum schmerzhafte Lymphknoten und Gewichtsverlust B-Symptomatik. Könnte aber auch HIV sein, ne? Könnte auch HIV sein. Ja, Der Patient ist jung, ne? ja. Ledig. Ledig. Ja. Wir wissen nicht ganz genau, ob er auch HIV haben könnte. Ja.